Sie hören Studio 9. Die Orte wechseln, die Geschichte folgt einem ähnlichen Prinzip. Amerika erlebt in dieser Woche wieder Unruhen. Gerade ist der Fokus die Großstadt Charlotte in North Carolina. Auch diesmal stand am Anfang tödliche Polizeigewalt gegen einen Schwarzen. Die Folge dann Demonstrationen, Ausgangssperre, friedlicher Protest, der eskaliert. Aber eigentlich war man noch mitten in einem anderen Fall aus Tulsa, Oklahoma, anderer Ort, aber auch wieder tödliche Schüsse. Das war in der vergangenen Woche. Wir versuchen einen sortierenden Zwischenstand mit unserem Korrespondenten in den USA, mit Thilo Kössler. Hallo. Hallo. Erstmal diese Woche, Herr Kössler. Dienstag wurde ein 43 Jahre alter Mann in Charlotte von der Polizei erschossen. Jetzt sind wir zwar schon bei dieser Folgeeskalation, aber der Anfang, der Zwischenfall, der ist auch noch nicht lange nicht aufgeklärt, oder? Nein, der ist lange nicht aufgeklärt. Noch ermittelt die Polizei. Der Polizist, der geschossen hat, war ein Afroamerikaner. Man kann also davon ausgehen, dass es sich hier nicht um ein rassistisches Motiv gehandelt hat. Der Polizist behauptet, der Mann, Keith Lemons, habe eine Waffe getragen. Er habe sich bedroht gefühlt. Es war eine angespannte Situation. Man hat nach irgendjemand gesucht, offensichtlich. Die Familie sagt nun, nein, das kann keine Rede davon sein, dass das eine Waffe war. Das war ein Buch. Und der Anwalt sagt, definitiv, es gibt hier keine aggressive Haltung von Seiten des Opfers, die dem Polizisten das Gefühl gegeben haben könnte, er werde bedroht. Was auch noch Streitpunkt ist, ist die Frage, ob das Video veröffentlicht werden soll. Und die Behörden sagen, nein, wir veröffentlichen das Video nicht. Das könnte die Situation noch anheizen. Die Familie hat das Video gesehen. Sie fordert, dass es auch die Öffentlichkeit zu Gesicht bekommt. Und sie sagt ganz klar, nein, also das ist hier nicht irgendwie eine Situation entstanden, die erklären könnte, weshalb der Polizist sich bedroht haben könnte. Und in dem Fall von Tulsa, ist man da schon weiter? Also in Tulsa liegt der Fall, glaube ich, relativ klar. Da ist man weiter, insofern als Anklage erhoben worden ist gegen die Polizistin, die geschossen hat. Anklage wegen Totschlags. Hier liegt ganz offensichtlich ein Fall von Polizeigewalt vor. Die weiße Polizistin hat sich demnach offenbar einfach provoziert gefühlt durch den jungen Mann, der mit erhobenen Händen ihr den Rücken zugedreht hat und langsam weggelaufen ist. Jetzt kommen allerdings Meldungen, dass er nicht von hinten erschossen wurde, sondern von vorne. Das sind immer solche Fälle, wo es am Ende überhaupt große Unsicherheiten gibt. Interessant dabei ist natürlich die Verwendung von Bodycams, also von den Kameras, die die Polizisten auf ihren Helmen tragen, oder auch natürlich die Smartphone-Videos. Dadurch werden diese Fälle häufiger jetzt an die Öffentlichkeit gebracht, als das früher der Fall war. Da gab es dann doch von Seiten der Polizeibehörden so etwas, was man einen Mantel des Schweigens nennen könnte. Und in dem aktuellen Fall jetzt in Charlotte, Sie haben es gesagt, da ist eben der entscheidende Unterschied vielleicht ja doch, dass es eben auch ein afroamerikanischer Polizist war. Das heißt aber nicht, dass die Demonstrationen, dass die Wut weniger groß ist. Die Situation war sehr angespannt vorgestern Nacht. Es ist zu Plünderungen gekommen. Diese Unruhen haben zu so einer unschönen Eigendynamik geführt. Gestern ist dann seit Mitternacht eine Ausgangssperre in Kraft getreten gewesen, die bis heute Morgen um 6 Uhr angedauert hat. Es waren dennoch Menschen auf der Straße, aber es ist in der vergangenen Nacht relativ friedlich geblieben. Es sind sich wohl alle bewusst, dass hier tatsächlich die Situation spitz auf Knopf steht. Jetzt hat die Polizei eben gerade mitgeteilt, dass man Vorbereitungen fürs Wochenende treffen wolle. Es sind allerdings, Herr Stuck, und das finde ich total interessant, auch sehr interessante Bilder zu sehen, dass nämlich Afroamerikaner, Demonstranten, Protestierer auf die Kräfte der Nationalgarde zugehen, ihnen die Hand reichen. Das sind wirklich zum Teil berührende Szenen, wo die zwei Fronten, sage ich mal, sich treffen und sich darum bemühen, die Situation ein bisschen zu deeskalieren. Also sogar vielleicht etwas, was ein bisschen Hoffnung macht. Was Hoffnung macht, es sind jetzt auch Kräfte in Einsatz, die auf Deeskalation abzielen. Das ist ja häufig die Kritik an den Polizeikräften, dass sie sich bewegen, als wären sie in einem permanenten Straßenkampf, als hätten sie es permanent mit Feinden zu tun, die ihnen da begegnen. Die Polizisten in den Vereinigten Staaten sind überhaupt nicht trainiert oder viel zu wenig trainiert auf Deeskalationsstrategien. Und ich glaube, dass viele jetzt erkannt gelernt haben, dass man hier ansetzen muss, dass man also in dem Gegenüber nicht jemand sieht, der sofort einen bedrohen könnte oder der einen Gewalt antut, sondern dass man in ihm einen Partner suchen könnte und in ihm sehen könnte, jemand, mit dem man ein Problem lösen kann. Mhm. Und ich glaube, da arbeiten im Augenblick viele Leute dran. Nun sehen wir, dass diese Fälle alle immer natürlich ihre spezielle individuelle Geschichte haben und deshalb schwer zu verallgemeinern sind. Wird das trotzdem jetzt in der Wahlkampfphase auch wieder für irgendwelche Positionen genutzt oder verhält man sich da zurückhaltend? Nein, das fließt natürlich alles sofort in den Wahlkampf ein. Trump hat sich jetzt in Empathie versucht. Er hat in den letzten Tagen nicht noch zusätzliches Öl ins Feuer gegossen. Ja, er hat sogar das Verhalten der Polizistin von Tulsa indirekt kritisiert, als er gesagt hat, er wisse überhaupt nicht, was sie sich dabei gedacht habe, als sie geschossen hat. Man muss wissen, dass North Carolina, also dieser Fall Charlotte, natürlich auch für Donald Trump hochinteressant ist. Denn North Carolina ist ein sogenannter Swing State, ein Staat, der sich noch nicht entschlossen hat, für wen er wählen wird. Wenn Donald Trump North Carolina nicht gewinnt, hat er die Wahl verloren. Trump muss also jetzt die afroamerikanische Community mehr in den Blick nehmen und sich darum bemühen, auch die Minderheiten zu gewinnen. Er hat sie ja alle verprellt und das wird nun ein bisschen eng für ihn. Sagt unser Korrespondent in den USA, Thilo Kössler. Vielen Dank.